Diese unbekannten Typen sehen total drauf, nehmen Imageschäden und Misserfolg in Kauf. Keiner hält ihren Wahnsinn jetzt noch auf. Die gemeinsame Geschichte nimmt weiter ihren Lauf. Nach vielen Jahren sind sie wieder da. Und im Business ist es, wie es schon immer war. Die einen haben Ideen, die anderen haben Talent. Diese Jungs haben beides und es gibt sie als Band. Ist nicht so, als hätten sie es nicht probiert und sich in der Zwischenzeit anderweitig engagiert. Doch ein Gesetz wird sie stets vereinen. Du sollst keine andere Band haben neben der einen. Von allen Sprüchen ist das die Nummer eins der heiligen Gebote ihres kleinen Vereins. Welcher hat es missachtet und brach so sein Wort und war fortan kein Teil mehr von Audiosport. AUDOSP vom O zum R. Gedacht, dass Audiosport irgendwann nochmal was macht. Doch sie basteln heftig an neuen Songs, kreativen Ergüssen der Männer in der Honks. Es hat sich viel verändert, einiges nicht. Die Musik steht uns noch gut zu Gesicht und darum folgen wir weiter dem inneren Drang. Aber nicht nur aus Spaß, es ist eher ein Zwang. Denn haben wir mal ein paar Tage die Gitarre nicht zur Hand, fühlen wir uns leer und ausgebrannt. Haben zittrige Hände wie auf Entzug. Alles geht schief und uns geht es nicht gut. Auf jeden Fall gibt es unsere kleine Combo noch, die sich schon immer gern ins Sutterraum verkroch. Um zu proben, verbessern und noch mehr zu proben. Erst wenn es gut ist, kommen wir wieder nach oben. Immer noch hochmotiviert, top gekleidet, gut frisiert.